Aufnahme läuft. Ich weiß gar nicht, wer dran ist. Ich weiß auch nicht. Wir lassen das jetzt auch so drinne. Wir machen jetzt einfach keine Anmoderation, weil wir beide nicht wissen, wer anmoderiert. Grüßt euch, liebe Zuhörer. Der Kai hier, German Truck Driver. Einen wunderschönen. Und der Kai mit einem neuen Mikrofon übrigens. Ne? Ey, aber voll stark. Zum ersten Mal höre ich mich beim Reden selber. Ja, nice. Das ich höre mich wirklich krass. Ja, das hilft. Kai, wie war deine Woche? Erzähl. Ey, ich habe die Befürchtung, also erstmal riesen Entschuldigung an alle Zuhörer, dass zwei Folgen ausgefallen sind. Die erste Folge ist ausgefallen, das war mein Verschulden. Und zwar habe ich ja für die Leute, die es nicht wissen, noch einen eigenen Betrieb. Ich habe eine Hundepension, eine größere mit Angestellten etc. Und ich hatte eine Auszubildende, die jetzt nicht mehr meine Auszubildende ist. Und die hat mich wirklich Nerven gekostet. Und dann war kurz vor der Aufnahme, ich weiß nicht, Rainer, ob du dich noch dran erinnerst, habe ich dir kurzfristig absagen müssen, weil ich noch in der Hundepension war. Ich musste noch mal ins Büro sozusagen. Ja, ja, ich weiß. Ich hab das gelesen und ich denke, alles klar. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt sogar. Ja. Und habe das gelesen und bin sofort wieder ins Bett. Ja, also von daher, die erste Folge ist auf meinen Schultern. Also, aber ich denke mal, ihr habt da Verständnis für. Wir sind ja voll berufstätig. Und ich habe, wie gesagt, genauso wie Rainer, volles Ballett und da kann es halt mal passieren. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Folge ausgefallen ist. Kann ich dir sagen, weil ich zu Gamescom bin. Also steht's 1-1. Einmal war es meine Schuld. Ja, ja, ja, genau. Ja, genau. Und jetzt habe ich ein neues Mikrofon, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil mir selber meine Stimme nicht gepasst hat. Rainer hat so eine glasklare, männliche Stimme und ich klang da immer wie so ein, weiß ich, wie so ein Erdmännchen, das gerade aus dem Bau geklettert ist. Ich höre mir manchmal unser Podcast, um das Ganze nochmal so sich selber so ein Feedback zu geben, habe ich mir ein paar Folgen, oder was, wir haben ja nicht viele Folgen, wie viele Folgen sind das, fünfte jetzt? Das müsste jetzt die fünfte Folge sein, ja. Genau, wir haben mir dann, ich glaube die letzte und vorletzte habe ich mir nochmal angehört, weil ich fand sie wirklich sehr gut, weil unsere Gespräche mir auch selber gefallen, aber dann nervte mich dann so, bei dir war die Stimme super und dann war bei mir das so hallig, weit weg und für die Zuhörer im LKW oder im Auto oder wo sie uns alle hören, ist das dann immer, da müssen sie immer die Lautstärke wahrscheinlich anpassen, bei mir ist dann so ein Gekrächze und so, hat mir nicht gepasst und da ich ja auch nebenbei noch singe und gerne dann zu Hause Probe einsingen, also was nicht im Studio, weil Studiostunde kostet halt echt Geld und dann habe ich gedacht, okay, jetzt investierst du nochmal, damit die Zuhörer vernünftige Modulation von uns beiden haben und ich hoffe, die Stimme von mir ist jetzt für euch annehmbar. Wie war meine Woche? Ich befürchte, zu Beginn dieser Sendung habe ich mir so gesagt, ich glaube, du hast heute am meisten Gesprächszeit. Ja. Weil du hast einfach deutlich mehr erlebt. Bei dir war ja richtig der Punk. Ja, hör bloß auf. Das war, ey, und ich habe mich so aufgeregt auch, also nicht wegen dem Reifenplatzer, um das mal ganz kurz zu erzählen, ich hatte auf meiner Rücktour nach Neumünster, hatte ich einen Reifenplatzer. Das ist jetzt nichts Besonderes für einen LKW-Fahrer zumindest, der schon länger unterwegs ist. Kai hat bestimmt auch den einen oder anderen schon gehabt. Ne? Da wollte ich dir gestern den Chat noch drauf antworten, aber ich musste ins Bett. Ja. Ich habe tatsächlich in 20 Jahren, die ich fahre, noch nie einen Reifenplatzer gehabt. Echt jetzt? Wie geht das? Nein, ich wüsste noch nie. Gibt's ja gar nicht. Jetzt bin ich beeindruckt. Jetzt bin ich wirklich... Ich hatte auch noch... Doch, halt, stopp. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Stimmt, doch in Feucht. Nee, war das Feucht? Also der Ort Feucht, da bin ich damals noch mit DRL-Brücken durchgegangen, war mein erstes Jahr, da bin ich im Kreisel hier die Pilze zum Wechselbrücken, zum Festarretieren, diese Pilze, ne, an den Lafetten. Die lag im Kreisel auf dem Weg und ich habe die mir hinten in der Zwillingsbereifung, ist die genau dieser Pilz dazwischen und hat mir beide Reifen weggeschossen. Oh. Das tatsächlich, das ist aber wie gesagt 19 Jahre her. Erzähl ruhig, erzähl. Echt? Naja gut, auf jeden Fall, auf dem Rückweg hatte ich halt den Reifenplatzer, was für mich jetzt nichts Besonderes ist, weil diese alten DHL-Trailer manchmal halt auch, ja, ich sag mal so, da achtet niemand drauf. Reifenplatzer an Fahrzeugen oder Trailern von unserer Firma tatsächlich noch nie, das stimmt tatsächlich, aber halt bei diesem alten DHL-Trailer. Naja, auf jeden Fall läuft es denn ab. Du hast irgendwann ein bisschen Routine da drin. Du sicherst erstmal ab. Das ist das Wichtigste überhaupt, damit dir niemand den Arsch abfährt. Und nach dem Absichern rufe ich natürlich an und leite dann alles in die Wege. Also diesen Pannenservice. Ne? Also sowas ähnliches wie ADAC. Für die Trailer gibt es da was anderes. Auf jeden Fall erkläre ich der netten Dame am Telefon, sie war wirklich nett, wo ich denn genau stehe. Was für eine Reifengröße, bla bla bla, hatte die schon alles da, ne? Weil die Kennzeichen sind alle registriert da bei diesem Reifenservice von Tipp. Unfallservice, Pannenservice, jetzt habe ich es. Ich kenne, glaube ich, nur Vergölz oder sowas wie die hießen. Ja, also DHL mietet die Trailer ja nur an und das macht, das läuft halt alles über Tipp. Und dann gibst du nur das Kennzeichen durch, dann haben die auch alle Daten, welche Reifengröße etc. pp. Du musst dir halt nur noch sagen, wo du stehst. Und das habe ich ihr natürlich erklärt. Ich habe gesagt, ich stehe in kurz vor der Abfahrt Egesdorf, Abfahrt Nummer 42, Fahrtrichtung Hamburg. Ich meine, auf der A7 natürlich, ne? Ich meine, noch genauer geht's, glaube ich, nur noch mit Koordinaten. Aber das ist eine Information, damit kann jeder eigentlich was anfangen. Und ja, ja. Dann sagt sie, okay, alles klar, ich nehme das auf. Und da meldet sich, oder wir melden uns per SMS. Okay, alles klar, aufgelegt. 5 Minuten später kam dann auch die SMS, dass ein Reifenservice auf dem Weg ist. Dauer circa 60 bis 90 Minuten. Okay, ich denke, gut, das ist unwahrscheinlich, weil ich bis jetzt immer 3 Stunden gestanden habe bei so einem Reifenplatzer. Naja, nach ziemlich genau 90 Minuten klingelt das Telefon, Kai, pass auf, ruft mich der Reifenservice an. Muss ich mich zurück, also es war alles on stream, ne? Alles on stream, ja, genau. Richtig. Oh, geil, ja, geil. Ja. Und ruft mich halt, also gut, bei den Telefonaten muss ich natürlich Mikrofon stummen und so. Und ja, ja, ja. Auf jeden Fall sagt er, ey, ich bin jetzt hier 2-mal hoch und runter gefahren, ich finde dich nicht in Schleswig. Ich so, hä? Ich so, wieso in Schleswig? Ich sage, ich stehe kurz vor Hamburg. Ich stehe in Egesdorf. Ja, sagt er, dafür bin ich doch überhaupt nicht zuständig. Ja. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Ich denke, das kann es doch nicht sein. Ich wieder bei dem Pannenservice angerufen. Die junge Dame geht wieder ans Telefon. Ich sage, ich bin hier der Reifenplatzer. Ich habe eben schon mal angerufen. Sagt sie, ja, ich weiß. Ich sage, ey, der Reifenservice, der ist in Schleswig, nicht in Egesdorf. Und dann hörtest du sie kurz einatmen, Pause machen. Dann sagt sie, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sage, ich glaube, ich auch. Ja. Das heißt, sie musste nochmal, hat dann nochmal zum Abgleich gefragt, wo ich stehe. Ne? Und da sagt sie, ja, aber dann ist mir da wirklich deutlich ein Fehler unterlaufen. Das ist Kilometer 44, sagt sie. Ich sage, ja. Ja, den gibt es bei Schleswig auch. Ich denke, scheiße. Scheiße. Ja. Und dann hat sie halt nochmal einen Reifenservice kontaktiert und dann musste ich nochmal 2 Stunden warten. Ne? Um welche Uhrzeit reden wir jetzt? Um was für eine Uhrzeit? Das war wann ist der Reifenplatzer passiert? Das muss so 23 Uhr, 23.30 gewesen sein. Oh nein, dann ist also der umsonst aus dem Bett gekrochen. Ja, genau, der ist umsonst aus dem Bett. Aber er war am Telefon zumindest super freundlich noch. Ich denke mal, nach dem Auflegen ist er ausgerastet, glaube ich. Also, naja, und dann... Ich weiß nicht, ob der ausgerastet ist, weil du in dem Moment ja dann auch denkst, okay, jetzt kann ich auch wieder ins Bett gehen. So. Ja, und er hat auch noch Geld dabei verdient. Ja. Genau. Und insgesamt Wartezeit 4,5 Stunden. Nach 4 Stunden kam dann der richtige Reifenservice. Das Wechseln selber geht relativ flott. Ich werde das nochmal in einem YouTube-Video kurz darstellen. Ich durfte das auch alles filmen. Ich habe ihn gefragt, habe gesagt, ey, hör mal zu. Ich streame, wie sieht denn das aus? Darf ich dich filmen? Ansonsten mache ich aus. Alles kein Problem. Und da sagt er, ist mir doch egal. Das ist seine Aussage. Ey, das ist die beste. Ey, findest du diesen Moment nicht auch immer so ein bisschen weird, wenn man jemanden sagt, ey, ich mache da so. Also ich habe mir abgewöhnt, weil das immer so komplett falsch klingt, wenn ich so sage, ja, kann ich hier filmen? Und dann sagt er, ja, für was? Und dann habe ich früher immer gesagt, ja, ich mache so Videos im Internet. Und ja, wenn man so sagt, ich mache so Videos im Internet, dann klingt das immer so falsch. Ja. Weißt du so? Ja, ja, Camgirl, ne? Ja. So nicht für die Plattform, sondern so, ich mache so YouTube und so. Ich finde das immer noch so seit über 5 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt YouTube mache, 6 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Ja. Bin ich immer noch so, zurückhaltend zu sagen, hier, das und das mache ich und so, bla bla. Ist tatsächlich unangenehm. Also mir ist es auch unangenehm. Ich habe zu ihm gesagt, ich streame, habe ich ihm auch noch gesagt, wie viele Zuschauer wir im Moment sind und weil viele damit ja auch ein Problem haben, so wenn es 10 Zuschauer sind, ist mir egal, sagst du irgendwie 1000, dann nee, lieber nicht. So, aber nee, dem war das völlig Wurst, sagt er, mach doch. Ja, das sind doch die Besten. Also ich habe auch so manchmal so das Problem, wenn ich, keine Ahnung, da kommt ein anderer LKW-Fahrer so, hatte ich auch schon mal, dann habe ich wie selbstverständlich, weil ich davon ausgegangen bin, okay, eigentlich kennt mich jeder. So, in der Szene jetzt. Ja, ja. Oder jeder, ich sag mal, von 5 kennen mich 4. So einfach, oder 3, keine Ahnung. Weil eigentlich bin ich ja bekannt. Und dann hatte ich auch mal so eine, ich filme das hier für meinen YouTube-Kanal, weißt du doch, ne? Und dann sagt er, nee, weiß ich nicht, wer bist du denn? So. Scheiße. So, oh nein. Jetzt stehst du so da, als wenn du denkst, du bist der bekannteste überhaupt. Und dann hast du halt eine andere Situation, da war es genau entgegengesetzt, wo du sagst, ja, hier, ich mach so einen YouTube-Kanal, bla bla, der heißt German Truck Driver. Also, ja, weiß ich doch. Kenn ich doch. Also, weißt du, ist immer so ätzend, weiß immer nicht, wie ich mich verhalten soll. Immer auch nach 6 Jahren weiß ich das manchmal nicht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich mache das zwar noch nicht ganz so lange, aber mir geht's ja genauso. Mir geht's wirklich genauso. Ja, ja. Und dann, auch wenn die Leute, also ich bin ja weniger aktiv bei YouTube, das weiß, glaube ich, jeder. So, du bist halt ein Streamer und ich bin YouTuber. Das, ja, genau. Haben wir ja schon mal einen Podcast, ne? Genau. Und aber die meisten Leute kennen eher YouTube anstatt Twitch. So, dann musst du denen dann auch noch Twitch erklären. Das ist schwierig. Das ist echt. Okay, das ist wirklich tatsächlich schwierig. Also YouTube geht. Aber Twitch zu erklären für Leute, die in Social Media sich außer Facebook in dieser Blase nur aufhalten, das ist wirklich schwierig. Das hast du ja, Rainer, auch zum Beispiel, ich mach's jetzt eigentlich kaum noch so bei YouTube zu, meinen Twitch zu erwähnen, aber es gibt halt wirklich, und das hast du bei allen YouTubern, das hat nichts mit mir zu tun, du hast, keine Ahnung, ich sag mal, jedes Video macht bei mir ungefähr so 40.000 Minimum Aufrufe. Also eine 4 steht bei mir auch, aber nur 2 Nullen. ich hab mich damals gefreut. Ich kann dir nochmal die Anfänge, das ist bestimmt ganz lustig. Ich habe so die ersten Folgen so gemacht und bin damals mit 2 LKW-Fahrern, haben wir immer so Dreierkonferenz gemacht. Warte mal, der eine hieß, Gott, jetzt komme ich ja nicht auf die Namen. Oh, warte, komme ich bestimmt gleich drauf. Egal. Und wir sind so gefahren und dann habe ich das Video so einen Tag vorher so veröffentlicht und er hatte meistens noch Pause und stand und habe ich gesagt, ey, guck mal, wie viel Aufrufe ich habe und so. Und jetzt kein Scheiß. Und dann sagt er, Alter, du hast schon 12 Aufrufe. Ich sag, holy shit. Ja, ja. Das sind die 12. Davon waren übrigens 8 meine Aufrufe. Aber so, weil das war damals eine krasse, also es war schon, also wie gesagt, jeder fängt an, du kannst dich nicht beschweren über deine Reichweite, in der kurzen Zeit, die du das machst, kannst du dich absolut nicht beschweren. Nein, tue ich auch nicht. Also ich finde das immer noch ein bisschen surreal tatsächlich, ne? Also in der kurzen Zeit. Das findest du auch surreal, auch bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich vor kurzem jetzt eine E-Mail bekommen von hier so ein App, wo ich meine Thumbnails oder die Tags, also die Suchbegriffe überprüfen kann. Und da kam dann drin vor, dass mein Kanal die 30 Millionen Aufrufe geknackt hat oder so. Mhm. Und dann denke ich mir einfach, Alter, 30 Millionen Menschen haben dein Gesicht gesehen. Das ist krank. Ja. So. Ja. Und aber mit wachsender Reichweite, ich habe das vor kurzem jetzt auch so wieder gehabt, so, man muss halt wirklich aufpassen, was man so sagt. Und da sind so manche, die im öffentlichen Leben sind, woher auch? Wir sind ganz normale Menschen und haben dann halt durch Glück oder keine Ahnung durch das Selbst, dass man interessant ist für andere, eine Reichweite gewonnen. Und man ist nicht als, ich sag mal, bestes Beispiel, wenn du in einem Königshaus geboren wirst, nur mal als Beispiel, dann wirst du von klein auf getrimmt, was du in der Öffentlichkeit zu sagen hast, was nicht, wie du dich zu verhalten hast, wie nicht. Das ist, glaube ich, das Paradebeispiel. Wenn du als kleiner Prinz geboren wirst, dann wirst du von der Schule ab mit Coaches darauf hingewiesen, wie man sich so positionieren kann, was man sagen kann, was nicht. Und das können wir halt nicht. Und das ist auch ganz gut, weil man soll auch seine ehrliche Meinung sagen. Ja. Aber ich habe mir schon manchmal mit meiner ehrlichen Meinung und meiner ehrlichen Haut schon vieles verbaut. Also viele Türen sind zugegangen, weil ich halt entweder in Streams oder in YouTube-Videos einfach so bin, wie ich bin. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Das ist halt wirklich auch mal... kann auch ein Nachteil sein, dass man viel Aufmerksamkeit erregt. Ja, ja, das ist, aber dann habe ich gleich eine Frage hinterher, Kai. Wann war der Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, dass du wirklich Reichweite hast? Oh, das ist jetzt eine Frage, die... Warte also mal. Ich für mich kann das sofort beantworten, aber... Ja, beantworte du erst, ich muss überlegen. Also das ist eine ganz komische Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe, aber... Wir fahren halt bei uns in der Firma in der Tagschicht auch regelmäßig zu Orion zum Anliefern, ne? So DHL. Ist das jetzt Erotik-Orion, oder was? Genau, Erotik-Orion, genau. Ah ja, okay. Und da ist es so, dass die Sachen, die nicht abverkauft werden, die werden nicht weggeschmissen, die werden dann verteilt so. Zum Beispiel die werden auch abgetragen. Unter den Fahrern, unter den Mitarbeitern. Nein, ernsthaft jetzt? Ja, ernsthaft, genau. Ach, krass. So, und jetzt war das so, dass wohl von Weihnachten noch Glückskeks-Adventskalender von Orion zur Verfügung waren. Und mein Arbeitskollege, der Barzi, der streamt ja auch so, der hat dann 5 Stück mitgekriegt davon. Ne? Und dann sage ich, ey, gib mir mal einen ab, ich mach den auf im Stream. So, ne? Sind ja nur Glückskekse, ja. Also alles easy. Und ich mache den dann auch auf im Stream. Und naja, es waren halt Glückskekse. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber die Zettel, die da drin waren, also da waren die Sprüche schon, also wirklich scheiße. Ich will jetzt hier keine wiederholen. Also jetzt nicht nur unter der Gürtellinie, sondern einfach waren einfach dumme Sprüche oder was? Ja, genau. Also unter der Gürtellinie war ja so oder so zu erwarten bei Orion so, aber die waren halt auch wirklich schlecht. Ne? Und, okay. Da habe ich dann im Stream natürlich drüber gelästert. Ich sag, wer kauft sich denn so einen Scheiß? Jetzt mal ehrlich. Und das kann doch nicht wahr sein. Ich sag, so eine. Ich habe das Ding nachher wirklich in die Tonne gefeuert. So jetzt so Witze oder einfach irgendwelche Sprüche? Ja, so Gutscheine über sexuelle Aktivitäten. Sagen wir so. Ah, okay. Ne? Und aber wirklich, wirklich schlecht. Und hab das dann auch im Stream dann auch in die Tonne gehauen. Ich sag, ey, kauf das bloß nicht. Das ist ja der letzte Scheiß. Und einen Tag später habe ich Post von Orion in meinem E-Mail-Postfach. Nein. Das, ich denke, fuck, es ist doch schon soweit. Okay. Und das war aber nette Post. Also wirklich, wirklich, wirklich super geil. Und da stand dann drin so, ja, schade, dass uns, dass dir unser Adventskalender nicht gefallen hat. Wir schicken dir in der nächsten Produktion einen echten Adventskalender zu, das wird dann so November sein, ne? Dann werden die werden im Oktober produziert und im November soll ich dann einen zugesendet bekommen. Und das war der Moment, wo ich sagte, scheiße, du kannst nicht mehr sagen, was du willst, ne? Weil du halt dementsprechend Reichweite hast. Und ja, deswegen, ja, also, das war der Hintergrund, warum ich dich gefragt habe, wann das bei dir soweit war. Okay, dann habe ich jetzt überlegt, während ich dir zugehört habe, tatsächlich. Also wie so ein Chamäleon, was die beiden Augen in verschiedene Richtungen machen kann, hat jetzt meine linke Gehirnhälfte das Zuhören übernommen und die rechte das Überlegen. Okay, fällt bei mir weg. Die krasseste, es gibt auf meinem YouTube-Kanal, einer der ersten Videos war die IAA tatsächlich, wo ich damals mal war, zum ersten Mal. Und da müsste ich ungefähr, ich glaube, ich habe noch keine 10.000 Abonnenten gehabt. Das muss gewesen sein, 2016 vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Da bin ich, habe ich mit zwei Zuschauern getroffen. Das war, ich habe die Namen auch schon wieder vergessen, verdammt Tag. Ich weiß nur, dass sie jetzt Mutter geworden ist. Ich habe die irgendwo mal wieder getroffen, also Social Media mäßig. Da bin ich wie selbstverständlich über die IAA und haben da so gefilmt. Und da weiß ich noch, da habe ich Martin Nottelmann, ehemaliger Darsteller der Asphalt Cowboys, vielleicht kennt man den noch. Ja. Den habe ich in einer Halle getroffen. Und während des Gespräches, das erinnert mich ein bisschen an Monte, nur in ganz klein, müsst ihr euch das vorstellen, in der Nähe vom Scania. Nee, da kam der neue Scania raus, die New Generation in dem Jahr. Was war denn das für ein Jahr? Wann kam der raus? Boah. Jetzt fragst du mich was. Ist auch schon 5 Jahre her, oder? 4? Ne, 2017 muss das gewesen sein, oder? Ja, ist egal. Ich sollte zu Scania kommen, zu Herrn Lundquist, das war damals der Marketing-Deutschland-Chef hinten in dem VIP-Bereich, weil wir ein bisschen was besprechen wollten, weil ich den halt mal testen wollte, den Scania. Und er wollte mir den irgendwie zur Verfügung stellen und ich wollte mich mit ihm oder er wollte sich mit mir mal unterhalten, weil er fand das ganz spannend mit YouTube und natürlich ist das marketingmäßig für den Hersteller geil. Problem war, während ich mich mit Martin unterhielt, bemerkte ich halt nicht, dass die Menschen um mich rum immer mehr wurden. Und das führte dann so weit, dass wir uns dann da verabschiedet haben und es war sehr warm, das weiß ich noch, ich habe geschwitzt wie ein Schwein und wollte dann mit den Leuten, die ich da war, dann in den Backstage-Bereich von Scania und hatte aber so viele Leute vor mir, ob jung, ob alt, ob mittel, ist egal, dass ich nicht durchkam. Das Problem war, es wollten dann so viele Leute Fotos und Autogramme haben, es wirklich war, dass die immer weiter nach vorne gedrängt haben. Also die von hinten wollten weiter zu mir, um mich zu sehen oder mit mir ein Foto zu machen, was weiß ich. Und das wurde immer mehr. Und das war dann wirklich eine bremsliche Situation. Und deswegen kann ich Montana Black zum Beispiel verstehen, dass er mit Securities darüber lief. Dass ich wirklich in Not geraten bin. Ich kam, und das muss man sich wirklich vorstellen, auch wenn da jetzt Kinder dabei waren, 12, 13, 14, umso mehr das werden, umso mehr nach vorne drängen, bist du machtlos. Du kommst da nicht mehr weg. Von allen Seiten, die sind Kinder dann und Leute von rechts an mich rangesprungen, wie selbstverständlich dann im Arm und wollten hier ein Selfie und es war dann von allen Seiten, wurde ich da angesprungen. Also es war wirklich, wirklich krass. Mein Glück war, dass die dann irgendwann gesagt haben, ey, wo ist eigentlich Kai? So, und dann haben die dann aus diesem, war ungefähr so 20 Meter entfernt, aus diesem Zelt, Teil da, haben die dann geguckt und haben dann diese Menschentraube gesehen und haben mich dann winken sehen, so wie auf hoher See in Seenot. Und ich war wirklich in Not. Und die haben dann Security geholt, die dann so eine Schneise gemacht haben, wie bei Montana Black auf der Gamescom jetzt. Mhm. Und haben mich dann da durchgeschlossen und ich bin dann tatsächlich mit so einem VIP-Shuttle da weggebracht worden, weil es nicht mehr möglich war, da rauszugehen, weil die vor dem Stand auf mich gewartet haben. Und da war der Moment, wo ich gesagt habe, wo ich dann da in diesem abgedunkelten VIP Vito, Mercedes Vito war es, ich werde es nie vergessen, zu einer anderen Halle, zum Außengelände, weil da habe ich dann auch gedreht, das kann man in dem Video sehen, wo da so schnell im Kreis gefahren sind und so. Da habe ich drinnen gesessen und habe gesagt, alter Schwede, was war das gerade? So, das war so, ich glaube, mit so der erste Moment, wo ich dachte, what the fuck? Und da wollte ich gerade die Überleitung jetzt mal, da können wir eine Bridge machen, weil IAA hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, wolltest du ja auch hin? Ja, genau. Tatsächlich bin ich am Überlegen, ob ich hingehe im Moment. Ich bin so stimmungsschwankungmäßig. Okay. Also, ich weiß nicht, ich hätte eigentlich Bock, einfach nur rüber zu gehen und nicht zu filmen, aber eigentlich müsste ich es filmen bei IAA und das ist quasi, ja, gehört auch auf dem YouTube-Kanal. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja ein Presseticket hier, Presseausweis bekommen von der IAA, dass ich dann quasi dahin kann, wo nur Journalisten da sind und keine Zuschauer. Mhm. Aber ist das Video dann nicht zu langweilig? Weil ganz ehrlich, die IAA und die Hersteller, die sind einfach wirklich in unserem Bereich sehr, sehr langweilig. Also wenn du dagegen die Automobilindustrie siehst, die IAA, was die da für ein Rambazamba veranstalten, ja. Da ist bei uns einfach nur so richtig trocken. Und ich wege das halt ab. Ich habe jetzt den zweiten Teil von meiner Polizeireportage bei mir auf YouTube-Kanal veröffentlicht und der hat keine guten Aufrufzahlen, wo eigentlich mit Polizeidrehen echt exponentiell hohe Zahlen verursacht. Ja. Aber die Leute interessiert es mehr, wie ich mir mein Pausenbrot schmiere und zum LKW fahre. Und also Vergleich, also das sind 13.000 Aufrufe mit der Polizei auf Streife. Mhm. Und wenn ich einen ganz normalen Tag von mir filme, hat es über 40.000 Aufrufe. Und da ist halt jetzt die Frage, interessiert es überhaupt jemanden auf meinem Kanal andere Sachen oder interessiert es sich nur für mich? Also klingt jetzt blöd, aber ich muss den Kameramann auch für einen Tag bezahlen und der kostet Schweinegeld. Ja, ja. Und wenn ich das nicht reinbekomme, ist es wirtschaftlich einfach scheiße. Ja, so. Das stimmt. Laufe ich jetzt, also ich treffe mich mit dem und dem, also die haben mich schon gefragt, ob ich da bin und du bist auch Samstag da. Mhm. Dann könnte ich es halt machen, dass ich halt einen Vlog ganz normal mache und wir treffen uns da und machen einfach nur einen Tag über die Gamescom. Ich glaube, dann drehe ich einfach Vlog-mäßig. Das klingt dann nach einer guten Idee. Ich glaube, das wird, glaube ich, das sein, was ich dann eher mache. Ich glaube, Kameramann und professionell drehen und so ist auf meinem Kanal irgendwie nicht gefragt. Also da muss man halt dann halt bei YouTube, ist es halt so, ich muss halt drauf achten, was wollen die Leute sehen? Wenn sie das sehen wollen, muss ich das machen. Mhm. Oder ich muss sie halt mit Zwang in andere Richtung leiten. Aber so Reportagen und bla bla ist bei mir nicht gefragt. Bei mir geht es halt anscheinend mehr so um meine Wenigkeit und so irgendwie. Ja, ich denke auch, dass die Vlogs besser ankommen. Ich bin auf jeden Fall da. Ich werde auch so, ob ich jetzt streame, weiß ich noch nicht. Da bin Bleibst du über Nacht? Nee, wir fahren abends wieder zurück. Ne? Also ich habe Teile meiner Firma mit, wollte ich gerade sagen. Also mein Chef wird dabei sein, so der ein oder andere Kollege wird dabei sein. Hab denen aber schon gesagt, dass ich mich dann wahrscheinlich irgendwann absetzen werde, weil ich dann so ein paar Videos oder ein paar kleine Streams oder einen Stream mache. Wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall da sein werde. Ne? Und Also wenn du einen Stream machst, dann weiß man auch, wo wir sind. Und dann haben wir natürlich mit Leuten zu tun. Ich habe jetzt keine Angst vor irgendwelchen Leuten oder vor es kann immer Leute dabei sein, die dir was Böses wollen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass mich da einer, was weiß ich, soweit glaube ich nicht, wird jemand gehen. Aber man muss ja mit allem rechnen. Ja. Ich kann es nicht einschätzen, wie es heute ist mit über 120.000 Abonnenten zu dem damaligen mit nicht mal 10.000 Abonnenten. Es kann sein einfach, dass die Leute mich halt sehr oft gesehen haben und dann halt nicht mehr das Bedürfnis haben, hey, den möchte ich jetzt mal persönlich treffen, so wie es damals war. Damals habe ich keinen Stream gemacht und kein Nix. Mhm. Und kein Instagram und sowas. Es kann auch einfach sein, dass einfach nur 5 Leute da sind, die Hallo sagen wollen. Es kann aber auch sein, dass es komplett eskaliert. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, das, also ich denke auch, dass, ich dachte ja auch auf der Gamescom rennst du so komplett unterm Radar, so, da war es auch nicht so, ne? Nee. Das ist vorbei. Ja, ja, hey, du bist aber es doch können, und so, ne, und ja. Wir können gerne dann trage ich mir das für einen Samstag ein, uns dann da irgendwo treffen und gemeinsam über die Gamescom laufen oder so. Das können wir auch gerne machen. Über die IAA, nicht Gamescom. über die IAA laufen, ja. Genau. Ja, aber ich hab die Bilder halt von der Gamescom noch mit Montana Black, das ist ja geisteskrank gewesen. Ja, das war bei Niki ja aber genauso, ne? Also wir standen draußen zum Rauchen. Jetzt muss ich das mal vorher erzählen. So, auf der TwitchCon war das mega entspannt, ne? Da ist Miki zum Beispiel auch ganz normal an unserem Tisch vorbei und sagt Moin, Moin. Und dann ist er seinen Weg gezogen, so, ne? Und auf der Gamescom konnte der nicht einen Schritt ohne Security machen, ne? Das nicht einen einzigen. Da war das genauso schlimm wie bei Montana Black. Genauso schlimm. Ich denke, Junge, lass den doch mal in Ruhe. Das kann es doch nicht sein. Und vor allen Dingen, also was bringt das hinterherlaufen? Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, das ist ja Adia Monte in seinem. Ich habe mir die ganzen angeguckt die ganzen Highlights von richtiger Kevin und Crew und bla bla. Ich habe mir die Videos auch angeguckt, waren die sehr spannend. Ja. Dann gab es diese eine Szene, wo Marc Gebauer und er Richtung Red Bull Stand gegangen sind und dann auf der Rolltreppe sich umgedreht haben und da einfach fucking die ganze Gamescom hinter denen her war. Es war ja wie in so einem Zombie-Survival-Game. Ja. Wo da wirklich, also das waren ja schon tausend, die da hinterhergelaufen sind. Ja, also, locker. Zum Schluss sind ja da wirklich 30, die haben ja dann nochmal aufgestockt in einem Video. In einem siehst du halt, wo sie nur den Kreis um ihn bilden. Und in einem anderen Video siehst du, wie dann noch welche mit gelben Westen, also wo die IAA dann eigene Securities noch gestellt hat, bevor die den dann unter... das gibt's auch gar nicht, ich bin da komplett lost. Also sowas. sowas aber auch. Genau. Da haben tatsächlich die von der Gamescom dann eigene Security noch zusätzlich gestellt und danach haben sie dann ja untersagt, dass sie da öffentlich wegen Gefahrenabwehr da drum laufen können, weil es einfach das Risiko zu groß ist, Leute werden totgetrampelt. Das ist einfach so. Ja. Da waren es ja dann irgendwann 30 Security Minimum, die da wirklich, wie als wenn da Rihanna durch eine Innenstadt von New York laufen würde oder so. Ja. Das ist geisteskrank. Also dann gibt es ja halt Leute, die sagen, ja, wie wichtig tun die sich da mit Security und bla bla. Bei so einer Masse, da muss ich den Montana Black und die ganzen Influencer auf der Gamescom auch in Schutz nehmen. Das müsst ihr euch einfach mal vor Augen halten. Sagen wir mal, wir gehen jetzt über die, jetzt muss ich gucken, IAA. Ich das wieder verwechselt. Wenn wir bei der IAA gehen und sagen wir mal, da kommen 60 Leute, die jetzt um uns rum sich versammeln und jeder möchte ein Foto haben und keine Ahnung. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das freue ich mich ja auch, die Leute dann mal persönlich zu treffen und so. Ja. Du weißt aber von diesen 60 Leuten nicht, ob die Stimmung, die zufällig vorbeilaufen und da ist jetzt halt einfach einer angenervt, weil wir haben halt ein bisschen Aufmerksamkeit und die sind damit nicht einverstanden, weil die denken, wir sind die Promis und bla bla. Da fliegt einfach mal eine Flasche aus dem Hintergrund. Oder Schlimmeres passiert. Das kannst du nicht abschätzen. Und dann braucht man im Regelfall wirklich jemanden, der einen dann in Sicherheit bringt. Ne? Mhm. Also wenn ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns so ist, aber sollte die Menschenauflauf wirklich so exponentiell steigen, werde ich doch zu dir sagen, wir gehen in der Nähe eines Standes und ich versuche mich dann da irgendwie, dass man da sich zur Not noch in Sicherheit bringen kann. Aber das brauchen wir nicht. Ich habe meinen Chef dabei. Der ist wirklich riesig und breit. Also, okay. Der geht einfach, der macht uns eine Schneise. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, also wir haben ja jetzt einen Content, der nicht so polarisiert, dass man Leute immer ans Bein pinkelt. Ich habe auch ganz wenig, ganz wenig Hate auf meinem Kanal. Ja, ich auch. Wirklich, wirklich extrem. Also eigentlich nicht erwähnenswert wenig. Genau, es geht ja nur um die Masse an Menschen. Wenn du das damals mitbekommen hättest, das war wirklich beängstigend, dass ich bin ja nun auch 1,80 Meter und stämmig gebaut, ich kam diese Massen nicht mehr an. Hm. Das war krank. Aber sonst war, genau, da haben wir ja die Bridge zur Gamescom. Du bist, hast du Tanzverbot getroffen? Was sagt er denn, der gute Mann? Hat er wieder Gamescom gesagt. Habe ich schon wieder, du war doch Gamescom. Ach so, auf der Gamescom, ja, da war Tanzi, ja, das stimmt. Ich dachte, jetzt habe ich gefettfingert, Junge. Das läuft ja wieder heute. Oh, Junge. Wen hast du auf der Gamescom als getroffen? Ich habe einige getroffen tatsächlich, also Tanzi tatsächlich nicht, der war zwar da, aber wir sind uns nicht einmal über den Weg gelaufen. Okay. So, das war halt, dafür sind wir uns auf der TwitchCon tausendmal begegnet, so, ne? Ja. Gnu war da. Saftige. Ja, genau, ist ja nicht mehr saftig, ne? Ist nicht mehr, hat sich aber auch. Die heißt nicht mehr saftiges Gnu. Genau, nur noch Gnu, ne? Okay. Ich habe einige getroffen, wirklich. Also war aber auch witzig. Gerade die ganz Großen, die hatten da auch eh nicht die Zeit. Nein, es geht auch nicht. Genau. Ne, so, und, die haben ja auch da, das darf man nicht vergessen, es ist ja auch Business, ne? Die haben ja da Termine, die werden ja gebucht. Ja, ja. anders wie ob in unserer Branche. Aber erzähl es mal weiter. Ja. Erzähl mal weiter. Dann habe ich auch meinen Lieblingsstreamer. Ich habe ja auch einen Lieblingsstreamer, so ist es ja nicht. Ne? Den habe ich getroffen, auf jeden Fall. Wer denn? Volkan Esmer heißt er. Ist ein Call of Duty Streamer, ist das. Okay. Und das war auch mein Banngrund, ne? Das war ich wollte gerade fragen, ist das derjenige, weswegen du gebannt wurdest, ja, tatsächlich? Ja. Oh, krass. Ich habe jetzt gesagt, ich nenne ihn jetzt nur noch meine kleine Tanzfee. Das ist besser. Weiß er davon? Ja, klar weiß er davon. Wir haben ja noch telefoniert direkt nach dem Bann und so. Oh, und, das ist auch so ärgerlich. Ich hab mich nachher auf der Gamescom, wir standen zwischen Halle 7 und Halle 8. Ich habe einen Kniefall gemacht, habe ihm eine Cola hochgehalten, habe gesagt, willst du mein Banngrund sein? Und er hat ja gesagt. Ne? Der Games, wir waren ja nur 2 Tage da, aber das ist halt viel zu wenig, ne? Das ist viel zu wenig. Du brauchst halt wirklich viel, viel Zeit. Und dann habe ich auch noch einige Partner getroffen und unter anderem darf man das. Holy, du hast Holy getroffen. Ja, genau, darf man das hier sagen, ja, ne? Ich hab Holy. Das ist doch unser Podcast. Ja, stimmt, ist unser, ne? Und wir wollen. Das sind ja auch so nette Dudes, die beiden. So, das, ja, ja. Also wirklich wahr. Ne? Und dann habe ich natürlich, ein bisschen gefragt, ne? Wenn du schon mal die Chance hast, du hast die Leute direkt vor dir, ich sage, hier, ja. Ihr macht das jetzt seit einem Jahr, wie läuft das hier und so. Und dann sagt er dann auch so, ja, wir haben jetzt mittlerweile 22 Festangestellte, da denkst du, oh wow, Junge, irgendwas müssen die richtig machen. Ne? Ja, und ja. Ey, das ist auch, also wir sprechen hier über Drucki und ich sind beide, haben einen Partner, Holy Energy, das ist also Energy Drink in Pulverform, spart dir Menge Geld und ist nicht irgend so ein Blödsinn drin wie in flüssiger Form. Ja. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich benutze es, zu jeder Nachtschicht mache ich mir einen Shaker. Mhm. Hält mich halt wirklich wach und du sparst halt echt viel Geld, ne? Ja, ja. So. Und das sind wir beide. Und deswegen hat Drucki jetzt da die Chefs von Holy Energy getroffen. Das meint er. Ja, genau, richtig. Und das war, sich auf der Gamescom zu treffen und zu verabreden, das ist auch nochmal eine ganz andere Sache, ne? Das, ja. Wo bist denn du? Ja, Halle 7. Ja, wo ist denn Halle 7? Ich sag, weiß ich doch nicht. Das ist also. Aber es hat ja geklappt. Es hat geklappt. Und da habe ich dann auch das erste Mal, ich hatte den Eistee von Holy, den hatte ich zwar schon. Ich habe ihn noch nicht probiert, mit Absicht. Ich will ihn live on cam, also ich will dafür mein Vlog, will ich es wirklich original zum ersten Mal probieren. Ich habe nur Gutes gehört. Ja, ja. Ich habe es nicht mehr, also ich habe ja sonst den Hai als Lieblingssorte gehabt. Du auch, ja? Ja, ja, ja. Ist aber nicht mehr meine Lieblingssorte. Ja, aber der Eistee ist ja kein Energy. Nee, der Eistee ist kein Energy. Der hat halt kein Koffein. Der hält dich nicht wach nachts, ne? Aber schmeckt halt trotzdem mega gut. Also schmeckt echt mega gut, ja? Ja, ja, wirklich. Okay. Und ich hatte den ja schon da, aber ich war ja in Köln nun mal, konnte ich nicht abholen, das Paket. Lag dann bei der Post. Und die beiden haben mir schnell eine Mischung fertig gemacht, ne? So von wegen, hier komm, probier doch mal und hier und da. Und ey, supergeil. Jetzt ja, das ist, also ich fühle mich bei denen auch gut aufgehoben. Ich habe ja tatsächlich einer der größten Hersteller, habe ich ja in meiner Stadt hier wohnen, ne? Mm. Also hier, Dings, Level Up. Ach so, ja, okay. Ich mag Level Up habe ich auf der TwitchCon 2019 getroffen und die kannten mich auch, aber haben mir nicht mehr geantwortet. Ich meine, ich bin Göttinger, die sind Göttinger, aber sie antworten mir einfach nicht. Das ist geil. Ja, das war Berlin, ne? TwitchCon 2019. Ja, genau. Da war ich noch Twitch-Partner. Mhm. Da war ich im Partnerbereich. Da gibt es ein Selfie von mir von Marcel Scorpion. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, klar. Genau, mit dem habe ich das Foto gemacht. Der hatte ein bisschen Angst. Hatte ich das Gefühl, weil der ist an mir vorbeigelaufen und ich habe den so erkannt und gesagt, so, jetzt spreche ich jetzt an, Mann. So, ja. Wie ich dann halt so bin, ich sage, ey, er dreht sich um, ich sage, komm mal her. so in der, ich habe so gedacht, so, ich habe ganz vergessen, er kennt mich ja gar nicht, weißt du, aber ich kannte ihn so, aber er guckt, weil, und ich bin ja nun, wie gesagt, wesentlich älter als er. Ja, ja. So, dann hat er wahrscheinlich gedacht, oh Junge, was denn jetzt, so, weißt du, habe ich irgendwann mal gegen irgendeinem Influencer was gesagt, weil das war ja im Partnerbereich. Mhm. Ja, das war ja nicht da, wo öffentlich Leute rumlaufen konnten. Ja, ja. Aber da habe ich gesagt, hey Mensch, ich gucke deine Videos, fand ich ganz cool und bla bla, können wir mal ein Foto machen. Ich glaube, da war ein bisschen erleichtert. Ich glaube, er hat gedacht, ich drücke ihn jetzt ein paar. Und da war auch Tanzverbot an mir vorbeigelaufen, Flying Uwe, der sehr klein ist. Ja. Flying Uwe ist wirklich sehr klein. Ich weiß nicht, wie groß bist du? Ich bin auch sehr klein, 1,60. Wie, du bist 1,60? Ja, ja, ich bin nicht groß. Ich bin ein laufender Meter. Du bist ja auch ein Hobbit. Ja. Alter, krass, echt, du bist 1,60? Ja, ja. Nein, bin ich nicht. Ey. Ey, verarsch mich nicht. Ja. Ey, Flying Uwe steht hier 1,80. Niemals ist der 1,80. Wer, Flying Uwe, 1,80? Steht hier im Internet. Ich habe den live noch nicht gesehen. Der ist im selben Netzwerk, das weiß ich. Genauso wie Tanzi. Aber Flying Uwe habe ich nicht gesehen. Also noch nicht in Real Life. Aber ich meine, der ist kleiner. Also, ist doch kein das weiß ich nicht. Also ich bin 1,69 jetzt ernsthaft. 1,69. So. Okay. Ist halt nicht groß, weiß ich selber. So. Mit Schuhe komme ich auf 1,70. Ist drahtig. Ja. Ich bin 1,81. Ja, siehst du. Deswegen ist gut, dass ich meinen Chef auf der IAA dabei habe, falls nämlich sowas kommt. Und das habe ich auch immer im Hinterkopf, ne? Weil mittlerweile wirst du ja tatsächlich auch draußen auf der Straße angesprochen. Also ich mit meiner kleinen Reichweite werde draußen schon angesprochen. So teilweise, eigentlich nur beim Einkaufen, komischerweise. Aber dann ist gut, dass mein Chef, der ist 2 Meter hoch und genauso breit. Und das passt schon. Ja. Der macht den Weg frei, falls was sein sollte. Ja, das glaube ich nicht. Nee, aber ansonsten war Gamescom, ich würde mal sagen, Gamescom, mein Problem ist, also ich denke mal, die Gamescom wandelt sich insofern, dass die meisten dahin gehen, nicht um die Spiele zu spielen, wie es früher war, sondern um Influencer zu treffen. Ja, zu sehen. Genau. Das, wie hieß denn das? Video Days hieß das früher, ne? Das war ja eigentlich, die Video Days war früher so was Ähnliches. Ja, genau. Die Videodays waren nur ohne Spiele etc., sondern da, das würde ich eher fühlen, Videodays würde ich echt fühlen. Waren die nicht immer in Köln? Dann auch Ja? Die Videodays waren noch in Köln immer, ne? Ja, ja, ja. Genau. Die gibt es leider nicht mehr, weil würde ich eher fühlen, weil ganz ehrlich, ich würde gern viel mit mehr so mit Leuten, die im Internet irgendwelche Sachen machen, bla, so Kooperationen, also nicht in Geldform, sondern Content erstellen, würde ich gerne mit anderen so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So sich so ein bisschen verknüpfen und bla bla und das kann man halt auf solchen, aber die gibt es halt leider nicht. Ja, und das habe ich natürlich, kann man sagen, schamlos ausgenutzt in Amsterdam, ne, auf der TwitchCon. So. Ja, obwohl eigentlich nicht, ne? Wir haben ja nur gesessen am Tisch, die Leute sind freiwillig gekommen zu mir. So ist es nicht. Also die Influencer. So. Das ist doch gut. Ja, mega. Also das, was ich da. Selbst Vanessa Lopez hat mich erkannt. Ich denke, Alter, was ist denn jetzt los? Die habe ich schon mal gehört, Vanessa Lopez. Das ist, die macht. DJing. Hat die nicht auch was mit dem Pool-Content? Nee, DJing. DJing, okay. Ja, genau. Und stand dann auch die ganze Zeit so. Ich fand das mit meinem Moderator witzig. Also der auch die Podcasts hochlädt, der ist ja zuständig dafür und so. Wer ist denn das nochmal? Elrex. Lukas, Shoutout an Erex. Genau. Und der kriegt bei Leuten, die so sehr groß in der Öffentlichkeit stehen, kriegt der mal Schnappatmung. Das fand ich immer so niedlich, ne? Ah, ja. Dann kommt halt Vanessa an und sabbelt mit uns und er kriegt nicht ein einziges Wort raus. Nicht ein einziges. Ja, die sieht wahrscheinlich auch gut aus, ne? Ja, das kommt noch dazu. Ja, da kriegst du schon von alleine Schnappatmung. Nur beim Gucken, ne? Also. Da siehst. Dann riechst du die auch noch, dann redet die mit dir. Ja, ja, genau. Ja, das ist. Das ist halt die Twitch-Con. Das ist ja zum Beispiel bei meiner Freundin Sabrina hier von den Trucker Babes, da kriegen auch viele Schnappatmung. Für mich ist Sabrina eine gute Freundin. Das ist ganz normal, wenn ich mit die umarme und treffe. Ja. Aber wenn die dann auf andere zugeht, die vielleicht noch ihren Nacktkalender irgendwo haben, da ist es dann, da ist wieder was anderes. Ne? Mhm. Aber nur kurz eine Bridge zu unserer Branche, zur IAA, weil ich gerade Sabrina sage. Ich habe mit Sabrina drüber gesprochen, ich hoffe, ich darf das so sagen. Na klar. Also ich hoffe, Sabrina ist damit einverstanden, das meine ich. Es ist tatsächlich, ich habe damit echt gerechnet, dass sich irgendein Hersteller bei mir meldet und sagt, hey, willst du nicht an unserem Stand irgendwas für deine Fans irgendwie sowas machen oder so ganz Kram oder irgendwie so. Es kam ja nichts. Ich habe Sabrina mit ihr telefoniert und sage, bist du für irgendwas irgendwo gebucht auf der IAA? Die so, nee. Ich sage, wir werden geghostet. Also ich werde geghostet, da werde ich irgendwann nochmal drauf kommen, glaube ich, weil... Hm. Ich so das eine oder andere negativ über die Hersteller so gesagt habe. Oha, ich auch, ja. Ja, aber das ist mir auch egal, weil die Hersteller bezahlen mich nicht. Ich verdiene mein Geld durch meine Zuschauer und nicht durch die Hersteller. Ja. Und ich darf auf gar keinen Fall und du auch nicht unsere ehrliche Auffassung verlieren, weil dann bist du gekauft. Ja, genau. So, von daher ist mir das kackegal. Und da habe ich zu Sabrina gesagt, wir werden geghostet. Ja, das ist ja heute, sagt man das ja so wie altdeutsch würde man sagen, ignoriert. Richtig, genau. Das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Jetzt musst du das Wort geghostet nochmal erklären, weil viele können damit wahrscheinlich gar nichts anfangen. Also du wirst halt komplett von den Herstellern wegignoriert. Ja, komplett. Also Scania ist das Paradebeispiel, aber mit dem bin ich noch nicht fertig. Die können sich noch auf was gefasst machen. Da ist ja so einiges passiert. Ich weiß, ich habe deine Videos gesehen. Ja, ich wurde auch schon drauf angesprochen. Es fanden viele, ich sag mal, nicht nur die Hersteller, sondern ich sag mal so Firmen not amused oder wie das heißt, waren da darüber, dass ich da ein bisschen über den Hersteller hergezogen habe oder über die Werkstatt. Mhm. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Also ich darf nicht, ich muss, wenn ich, das ist das, was, warum die Leute GTD mögen, weil ich halt das sage, was ich denke. Wenn ich irgendjemand scheiße finde, finde ich irgendjemand scheiße. Ja, genau. Und dann sage ich das auch. Ist mir auch egal. Und bei Sabrina ist es halt die Nacktheit, ne? So, Sabrina ist halt des Öfteren nackt oder halbnackt. Ja. Und da wollen identifizieren sich nicht viele Firmen in Deutschland mit. Außer auf der, habe ich zu ihr auch gesagt, sie ist in der falschen Branche. Sie hat ja viel mit Autotuning zu tun. Mhm. Ihr Auto, da wäre sie super, da wäre sie mega gebucht. Da sind ja die meisten Mädels, die vor den Autos rumhüpfen, nackt, halbnackt meine ich. Mhm. Auf der IAA-Dings ist es einfach stockensteif. Ich finde es einfach stockensteif. Ich bin gespannt, wenn ich hingehe, wir uns da treffen, wie es jetzt ist. Aber ich fand die IAA, ich war zweimal da. Das erste Mal, wo ich überhaupt nicht bekannt war, war ich Gast wie jeder Mann. Beim zweiten Mal 2017, was das war, was ich gesagt habe. Und dann wäre es jetzt dieses Jahr das dritte Mal. Ich fand sie bis jetzt immer sehr ermüdend und langweilig. Okay. Weil, pass auf. Was siehst du auf der IAA? Ich meine, da sind die ganzen Hersteller. Fiege, Kögel, Krone, Schmitz, Scania, DAF. Alle, wie sie alle heißen. So, was man kennt, egal was die da bauen, etc. Das siehst du da. Dann gibt's noch ein paar Stände, wo du dann so diese Miniatur Mini-LKWs hier zum Sammeln kaufen kannst. Und dann gibt's halt die Zubehörlieferer und bla bla. Die stellen ihre ach so tollen Innovationen da. Aber alle mit Hemd und Kragen und alle sehr steif. Und es ist... Und das verstehe ich nicht. Die IAA, LKW-Bereich, ist jung und alt besucht. Vom 12-Jährigen bis zum über 70-Jährigen ist alles vorhanden. Mhm. Warum ist da nicht mal ein bisschen Entertainment? Musik auf der Bühne, Partymäßig, Verlosung. Also, es ist so steif. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ist. Vielleicht rede ich jetzt auch Blödsinn. Ich weiß nicht. Ja, sehen wir, ne? Also, aber auf jeden Fall sehen wir uns dann das erste Mal live, ne? Also falls du dich jetzt entschließt, den Samstag zu kommen, ne? Ja, natürlich. Ich will dich ja auch. Ich meine, wir arbeiten jetzt mittlerweile zusammen. Ja. Du kennst mich schon wesentlich länger, als ich dich kenne. Ja. Und da ist schon cool, wenn man dann sich einfach mal auch privat dann mal irgendwo hinsetzt und dann einfach mal eine halbe Stunde einfach mal von Auge zu Auge mal Sachen bespricht. Wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die wir zusammen veranstalten wollen, ja, wo wir noch nicht drüber sprechen können. Genau, da sage ich nach dem Podcast nochmal was zu dir. Ich war auf jeden Fall schon tätig. Ach so, für das, ja. Also, was man sagen kann ist, und ja, wir müssen also erstmal sind ein paar neue Rezessionen bei Spotify eingegangen. Unser Podcast ist noch nicht so bekannt, wie er eigentlich es verdient hätte. Aber da muss ich auch noch ein bisschen mehr Werbung für machen. Aber das wird. Und wir wollen vielleicht, also das kann ich ja schon mal spoilern, vielleicht nächstes Jahr mal so einen Live-Podcast machen. Genau. Ich denke mal, da wollen wir nur eine Veranstaltung machen mit 200 Leuten oder so, das kriegen wir voll. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, das wird richtig lustig. Ja, auf jeden Fall. Das kann man ja verraten, aber das andere noch nicht. Nee, das andere noch nicht. Das ist auch witzig. Da habe ich Drucki was vorgeschlagen und der war gleich Feuer und Flamme und sagte, Alter, ist das geil. Ja. Da habe ich voll Bock drauf. Sofort. Ja, habe ich auch am liebsten gestern. So. Ja, und das ist das Geilste. Wenn man sowas auf die Beine stellt und beide richtig Bock drauf haben, dann ist es nicht so eine gezwungene Veranstaltung, sondern eine Sache, wo wir beide richtig Lust drauf haben und da wird's lustig. Und das werden die Zuschauer auch merken. Das merken die immer. Ja. Ich krieg das ja auch in den Streams mit, ne? Habe ich mal nicht so eine gute Laune. Also schlechte Laune gibt's bei mir eigentlich sehr, sehr selten. Aber das schlägt sich auch auf die Zuschauerzahlen nieder. Das siehst du. So, und ich wenn hatte du jetzt ein vorgespieltes Projekt machst, ja, dann wird das auch nur vorgespielt bleiben. Auch von den Zahlen her und so. Ja, genau. Man merkt das schon an der Körperspannung, an der Gestik, Mimik, wir sind keine gelernten Schauspieler, die könnten das verstecken. Dafür haben die das gelernt, diesen Beruf. Ja, Das ist gerade bei Livestream, ich habe ja zwei Livestreams ausfallen lassen, weil ich da wirklich, boah, also ich sag mal so, meine Auszubildende, die hat im August, die habe ich, die war Probearbeiten, war schon einen Tag krank und dann den ganzen August hatte 10 Tage gearbeitet, den Rest war sie krank. Oh, also kein Bock auf Ausbildung. Ja, komm, da hat eine Zecke die gebissen in den Fuß, dann war die eine Woche krank. Dann hat sie hier was gehabt und da war, also es kann, also absolut, und das war für mich eine absolute Stresssituation, weil mich dann die Firma, also meine Firma angerufen hat, die Angestellten und gesagt, ja, hier, Punkt, Punkt, Punkt, ist nicht zur Arbeit erschienen und dann schreibe ich ihr als Chef, so, was ist denn los, warum bist du nicht bei der Arbeit? So gegen mittags um 12 kommt, ja, ich bin krank, ich sage, wo ist deine Arbeit, an deine AU? Dann hat sie 4 Tage unentschuldigt gefehlt und ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen wegen diesem Mädchen, 20 Jahre alt, jeden Tag Kopfschmerzen. Ich bin morgens früh aufgestanden nach der Nachtschicht, ne, also Leute, nur mal, ne, ich arbeite, ich fahre nachts LKW, ich habe dann noch mein YouTube Sonntags Twitch-Livestream und dann habe ich noch die Hundepension, die ich leite. Das heißt, ich habe alle Hände voll zu tun. Und wenn ich dann morgens früh nach der Nachtschicht aufstehe und habe gleich von meiner Mitarbeiterin eine Sprachnachricht, wo es dann gleich wieder negativ ist, so startest du immer scheiße in den Tag. Und dann war ich irgendwann auch ausgelockt und habe letzten Sonntag habe ich gestreamt, aber die da beiden Sonntage davor habe ich einfach Stream ausfallen lassen, weil du gerade sagtest, die Leute merken das, wenn du scheiße drauf bist. Ja. Und ich hatte einfach, ich war fertig. Ich hatte schlechte Laune. Bei dir ist ja anders. Du fährst ja noch nebenbei LKW. Das heißt, Content läuft im Hintergrund ab. Ja, ja. Ich sitze ja vor der Kamera und erzähle was. Und wenn du aber schlechte Laune hast oder bist nicht gut drauf oder bist müde und kaputt, dann brauchst du den Stream nicht anmachen. Das macht keinen Sinn. Nee. Das ist auch so. Ja. Ja. So, da, genau das. Aber ich wollte noch eine andere Dings fragen. Ja. Du bist ja jetzt hier von uns beiden hier der neue Superstar. Ich habe es in die Bild noch nicht geschafft. Ach du meine Güte, ja. Ja. Ich habe das Bild gesehen. Muss ich kurz sagen, dein Instagram gestalkt, weil ich dachte, wann kommt die Story mit Tanzverbot? Und hat er nicht vergessen, ihn von mir zu grüßen? Aber du hast ihn ja nicht getroffen. Von daher, ich habe ihn leider nicht getroffen. Ja, ja, also, alles gut. Ich habe halt geguckt, ob er da irgendwann neben Kilian steht, weil ich mag den ja auch sehr. Ja. So, und dann stand hier, hattest du mich gefragt, ey, hier, ich habe eine Interviewanfrage von der Bild. Ja, genau. Und soll ich das machen? Und da habe ich gesagt zu dir, es gibt halt das ist die Gefahr bei jeder Produktion, wie lassen sie sich im Endeffekt zum Schluss dastehen? Das heißt, hast du keinen Einfluss drauf? Genau. Bild ist manchmal so, manchmal so. So, musst du wissen. Dann habe ich gesehen, okay, er hat es gemacht. Ja. Genau. So, und wie war's? Erzähl. Worum ging's überhaupt? Es ging tatsächlich, also in erster Linie um Twitch, in zweiter Linie natürlich um meine Person und über praktisch den Content abseits des Mainstreams. Und das ist ja das, was wir tatsächlich machen. Wir machen Content abseits des Mainstreams. Und Randgruppe, ne? Genau, ja. Randgruppe, ne? Und deswegen mögen wir auch so Randgruppenwitze über uns selber. Aber wie soll ich das erklären? Ich war natürlich am Anfang so ein bisschen hin und her gerissen und die haben sich halt übers Management gemeldet und das Management hat sich dann bei mir gemeldet. Und guck mal, liebe Zuhörer, der hat sogar Management, ne? Dasselbe wie Tanz. Also, ich glaube immer noch, dass Tanzi damit zu tun hat. Ist egal, er hat es abgestritten. Aber gut. Ja. Das ist doch gut, ist alles gut. Ja klar, super nice. Auf jeden Fall sagten die, ey, das schadet auf keinen Fall. Ja, ist so, okay, ja, ja. Ich mach das und und dann kam halt der Tag, an dem ich ihn dann eingesammelt habe, den Reporter, ich nenne ihn jetzt einfach mal Reporter, Journalist, den Journalist. Der rasende Reporter, genau. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, ist auch witzig. Und also meine Stieftochter, die hat eine Freundin und ihre beste Freundin wahrscheinlich, glaube ich, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, die hat einen Lieblingsstreamer und und das ist nämlich genau dieser Bildreporter. Und so bin ich praktisch auf den... Der Bildreporter ist ein Streamer? Genau, der streamt tatsächlich, ja. Genau. Auch was. Und die hat dann die Freundin... Mal reinzucken, oder? Die Freundin von meiner Stieftochter, die hat gesagt, hey, kann dein Stiefpapa den nicht mal raiden? Der ist voll toll und so, ne? Und hier und da. Und so kam das zustande, ne? Da hat also meine Stieftochter gesagt so, hey, der und der ist das, raide den mal bitte. Ne, wenn es dann irgendwann soweit ist. Und irgendwann war es dann soweit, ich denke, komm, raidest du den? Und das wusste ich halt auch nicht, dass er für die Bild arbeitet oder bei der Bild fest angestellt ist sogar. Also nicht irgendwie ein freier Reporter oder so. Ja. Und da ist er auf mich aufmerksam geworden und dann schrieb er bei mir in den Chat irgendwann, So, und du weißt es ja wahrscheinlich auch, teilweise schreiben die Leute ja, was weiß ich, was die sind, ne? Und da habe ich dann gesagt, ey, wenn du Interesse daran hast, wenn du wirklich Bildreporter bist und so, bla, dann melde dich bitte übers Netzwerk. Und dann bin ich die Sache immer los. Das ist der Grund, weißt du? Ohne mich da irgendwie großartig drauf einlassen zu müssen. Und das hat er gemacht. Der hat da sogar angerufen. Der hat die nicht angeschrieben, der hat die angerufen. So. Und nachher noch eine Mail hinterhergeschickt. Und so kam das Ganze dann zustande. Und das Interview an sich war wirklich mega entspannt. Ne? Dann gab es zwischen der Tour, also ich habe in Lüneburger Heide eingesammelt und auf dem Rückweg wieder Lüneburger Heide rausgeworfen. Nachdem ich in Hannover umgesattelt hatte, haben wir noch einen Fototermin gemacht. Und da kam also extra das noch ein... Das habe ich gesehen mit Scheinwerfer. Du hast deine pinke Warnweste angehabt. Das ist das Foto, ne? Ja, genau, richtig. Ne? Und dann kam da extra noch ein Fotograf, auch von der Bildzeitung, und hat dann ein Fotoshooting draus gemacht, ne? Also das ist nur ein schriftliches Interview, also kein Video-Interview. Genau, richtig, ein schriftliches Interview. Das sollte eigentlich diese Woche rauskommen. Und ich habe gesagt, er soll sich melden. In der Bild selber? Bei der Bild selber, genau. Und zwar Bild am die Sonntag. Die Bild-Zeitung, die mit meister Auflage, wo jeder, sag mal, Bauarbeiter, Handwerker sich morgens die Bild holt, auch wegen dem kleinen Nacktfoto auf der Rückseite. Ja, die genau. Bild halt? Die Bild, krass. Genau. Ja. Krass, du bist ja nicht der Promi, krieg ich ein Autogramm? Ja, natürlich. Wenn wir uns sehen auf der IAA, ne? Das ist ja schon bald, ne? So 2 Wochen oder so. Ist das geil. Ja, ich gebe dir Autogrammkarte. Was? Aber nur, wenn du mir auch eins gibst. Ja. Wie geil. Nimmst du Autogrammkarten mit? Ich kann welche mitnehmen, ja. Ja, ich muss mir neue machen, weil ich habe ja nur 15 Kilo abgenommen. Ich kann die alten nicht mehr nehmen. Ich kann mich nicht mehr angucken da. Ich muss auch neue machen. Ich dachte, komm, 500 reichen. Da kannst du 3 Jahre mit aus. Nein, alle weg. Ich habe jetzt noch, ich glaube, 5, 6 Stück oder so habe ich noch. Und wie groß wird die Schlagzeile? Wird das natürlich nicht Titel, da ist ja ganz klar. Aber der Aufhänger ist die neue Szene Livestream oder was? Ja, genau, richtig. Also es geht da tatsächlich in erster Linie um Twitch, ums Livestream abseits des Mainstreams. Ne? Also die Bild kennt wahrscheinlich nur Gaming-Streams. Wollte ich jetzt mal so. Ne? Hast du Werbung für unseren Podcast gemacht? Richtig, Werbung für unseren Podcast. Gemacht? Ja. Wow, dann sind ja jetzt hier gerade die Zuhörer. Das ist vielleicht ein paar mehr, ja. Also wir haben wirklich über alles gequatscht, wirklich über alles. Also er hat das Ganze natürlich auch live gestreamt, sein Interview, ne? Also, ach so, krass. Er hat eine Kamera ins Gesicht gekriegt, ne? Und ein Mikrofon. Und dann ging's los, ne? Ich kann ja dein Stream immer nicht gucken, weil ich ja zur selben Zeit fahre. Ja, kann ich ja nicht. Ja, ich weiß. Ja, das ist immer. Ja. Ich wollte Freitag gar nicht streamen, weil es gab da so von Tanzi und Monte so ein gemeinsames Projekt. Ne? Und ich denke, ich will das gucken, Alter. Denn ist eh nichts los, weil die sind alle bei Monte oder bei Tanzi. Ne? Ich will das auch gucken. Ne? Und dann hörte ich denn von allen Seiten nichts da. Du gehst online, mein Freund. Aber, ja, das ist halt ein Irrglaube. Natürlich haben die mega viele Zuschauer und bla bla bla. Aber trotzdem gibt es für jeden irgendwo einen Markt, weil man Man ist ja ich selbst oder wir selbst so, ne? Ja, genau, richtig. Ich habe demnächst eine Podcast-Einladung, die erste Podcast-Einladung meines Lebens tatsächlich, in Hamburg. Oh, wow. Und zwar geht es ja um meine Firma Redario, die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die habe ich ja auch noch, die wir noch gerade aufbauen. Das ist, genau, und die haben das mitbekommen, finden das halt eine richtig geile Geschichte, die für die LKW-Fahrer richtig positiv ist. Genau, und da ist ein großer Logistikkonzern, die einen eigenen Podcast machen, die viele Speditionen, fahren für den Logistiker sozusagen. Mhm. Und da bin ich am 15.10. in Hamburg. Da werde ich mir auch schön die Lampen ausgießen, nach dem Podcast natürlich. Ja. Nee, im Podcast wäre unpraktisch, ne? Sich da die Muttersprache abzutrainieren. Ja, das ist ein bisschen seriöser, so. Ja. Ja, aber ich bin ja so, wie ich bin. Aber das habe ich, das Bild, nee, finde ich gut. Den Ritterschlag, bin gespannt, wie danach sich deine Zahlen entwickeln. Das kann man nie abschätzen. Ich habe damals, als ich auf RTL 2 in der Serie mitgemacht habe, Hart in Fahrt, klar, gab es da deutlich mehr Run drauf. Mhm. Aber tatsächlich sind die RTL 2-Zuschauer, haben da mehr so gern Bock so auf Obdachlos und nicht Spaß dabei, Version 2.0 und wie die alle diese Dings da heißen. Ja. Aber ich drehe ja nächsten Monat auch wieder, ne? Aha, okay, und was? Weißt du das schon? Nee. Ich bin jetzt bei den Asphalt Cowboys. Ach so, nein, tu das nicht. Nein. Oh. Ich habe da ganz böse Vorurteile, deswegen, also Also, ja, dann musst du, wird doch Zeit, dass ich den Markt aufräume da. Ja, genau. Ne? Nein, lass dich nicht skripten, bitte. Na, ach, ich habe ihn noch nie skripten lassen. Nee, ich mache eine Folge mit. Was danach wird, weiß ich nicht. Wie es dann da wird, weiß ich nicht. Das Ding ist, ich möchte ja auch wieder auf die Bühne und möchte wieder mein Live-Programm und sowas machen. Und da jetzt ganz ehrlich gesprochen, ist es halt auch mal wichtig, Leute zu erreichen, die jetzt nicht YouTube-Konsumenten sind. Ja. Also hauptsächlich. Mhm. Das ist eine Promotion natürlich auch für einen selbst. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ich gehe da jetzt nicht hin, falls jetzt einer denkt, oh, jetzt denkt er hier, er ist so und so. Ich gehe da ja auch hin, dass man zum Beispiel auch von Leuten entdeckt wird, die einen vorher nicht kannten. Mhm. Das ist halt eine Promotion-Geschichte, die man dann auch macht. Und ich habe da, ich mache das mal mit und ist mal ganz nice. Und für mich auch ganz ehrlich auch noch so ein Step. Ich habe früher die Asphalt Cowboys immer so geguckt hier mit den Schubert, den ich immer sehr, sehr gemocht habe. Den einen oder anderen, der da war. Und jetzt ist mein Bestandteil dann vielleicht nur, und wenn es nur eine Folge ist, mal dieses Formates. Und vielleicht kriege ich dann irgendwann auch meinen blauen Haken. Das ist ja eine Katastrophe. Was sind da, also meinst du jetzt auf Twitch oder was? Also Twitch mache ich ja keine Partneranfrage mehr. Ja, nee, auf YouTube oder was? Oder? Nee, YouTube habe ich auch, Spotify habe ich sogar einen Künstlerhaken. Auf Instagram oder Facebook. Achso, bei Facebook habe ich den Haken ohne alles angeboten bekommen. Ich habe abgelehnt. Das ist geil. Das ist unfassbar. Wie geht das? Wie machst du das? Ich hab gar nichts gemacht, also wirklich nicht. Ich habe auf einmal eine Mail bekommen. Ich denke, was will Facebook denn von mir? Weil ich bin da ja so... Wie viele Follower hast du denn auf Facebook? Bei Facebook unter 100, glaube ich. Ich habe über 50.000 und die lehnen mich ab. Echt jetzt? Also wie gesagt, ich habe den Haken angeboten bekommen und ich habe abgelehnt. Also das, weil ja, ist okay. Facebook für mich halt uninteressant ist. Ich will auch nur kurz sagen, warum ich den blauen Haken möchte. Für die Leute, die jetzt zuhören, warum möchte GTD den blauen Haken haben? Weil es wenn du andere Prominente in Anführungszeichen anschreibst, geht deine Nachricht unter. Hast du einen blauen Haken, geht die nicht unter. Und wenn ich halt mal irgendwelche Kooperation oder irgendjemand was anfragen möchte wegen irgendwas YouTube oder bla bla bla oder gesangstechnisch, wenn ich zum Beispiel jemanden als Feature bei mir buchen möchte, dann mit einem blauen Haken wirst du schon gesehen. So. Und es ist symbolisiert, dass ich der Echte bin. Und ich habe Facebook zum Beispiel, Rainer, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich hab mehrere Sachen probiert. Unter anderem ist ja meine Marke German Structure aber meine Firma. Das Logo ist rechtlich geschützt, sowie der Name ist rechtlich geschützt. Das ist eine Firma, ich zahle Steuern. Und zwar nicht Kleingewerbe, sondern richtig groß. Ne? Ja, ja, klar. Abgelehnt. Ich habe mich als Künstler die Anfrage gestellt und in meinem Personalausweis, ich weiß nicht, ob du das weißt, steht mein Name German Truck Driver in meinem Personalausweis als Künstlername. Ja, hattest du mal erzählt, ja. Genau. Und auch das. Weiß ich nicht. Ich rutsch da durch. Ich weiß nicht warum, was das Problem ist. Verstehe das nicht. Keine Ahnung. Es ist, glaube ich, alles automatisiert. Da steckt man nicht drin, ne? Es ist, keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich aber auch nochmal erzählen, dass Facebook aber auch nur den Haken gegeben hätte, wenn ich auf Facebook gestreamt hätte, ne? Das muss ich vielleicht nochmal erwähnen. Ah, okay, ja, so eine Anfrage hatte ich vor kurzem auch. Gaming, sollte ich da streamen? Nee, ich sollte einfach, also die Kategorie war, glaube ich, egal. Also da stand da nichts von. Naja, die wollen halt auch, Ach so, die haben gesagt, okay, wir geben dir einen blauen Haken, wenn du bei uns streamst. Ja, wahrscheinlich, weil irgendein Mitarbeiter mitgekriegt hat, dass ich unbedingt den Haken auf Twitch haben wollte. Und ich denke, dann holen wir uns den oder so. Ja, weil, den Twitch-Haken hast du noch nicht, ne? Oder nee, hast du den Verifizierungshaken jetzt? Nein, den werde ich auch nicht kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, das ist ja auch egal, wie oft du da den Support anschreibst oder sonst irgendwas, weil du irgendwann willst du ja mal einen wirklichen schriftlichen Grund in der Hand haben, ne? Aber das machen die nicht. Ich glaube, die machen so warm halten, weitersuchen, so. Wie lange dauert das, bis du die Absage bekommst? Teilweise, also Instant-Rekord ist 15 Minuten. Okay, krass. Ja. Und, weil ich habe jetzt hier, ich war mal bei einer Streamerin, Sherry Berlin heißt die, in Berlin. Ach, hör auf, die will immer, dass ich Hula Hoop mache mit ihr. Ja, ich habe auch abgelehnt, da live im Stream. Ich sage, das kannst du aber sowas von kennen. Ich hab's gemacht. Warst du auch bei ihr in der Küche? Nee, die habe ich auf der Twitch-Con getroffen. Ach so, okay. Ja. Und Sherry, weiß ich auch, dass die hat auch, die streamt ja jetzt krasserweise seit 2 Monaten jeden Tag bis Ende des Jahres. Jeden Tag. Mhm. Ich glaube, eine Intention ist auch, dass sie diesen Haken unbedingt haben möchte. Der Haken bei Twitch. Warte mal, die muss den Haken haben. Nein. Ich bin der Meinung, also jeder, der, den sie da so, ich sag jetzt mal, das hört sich so böse an, vollgequatscht hat, ne? Also jeden, den sie angesprochen hat, der sollte auf ihrer Karte unterschreiben. Und ich meine, das war eine Partnerkarte. Nein, ich guck gerade bei ihr. Die hat den nicht. Nicht. Ein Mod von mir ist auch ein Mod von ihr. Mhm. Den habe ich vorgestern oder gestern im Discord gesprochen. Und sie kriegt den nicht. Sie wird sofort instant, deswegen habe ich gefragt, wie lange es bei dir dauert. Mhm. Bei mir dauert es immer so 3-4 Tage. Oder hat es gedauert? Ich beantrage ihn ja nicht mehr. Sie kriegt instant innerhalb von Minuten eine Ablehnung. Ja. Das ist ja, ich wäre jetzt fest in Überzeugung gewesen, die wäre Partnerin. Hast du mal ihre Zahlen gesehen? Ja. Jetzt hat sie gerade 145 Zuschauer, aber sie hat halt wirklich auch manchmal, die kennt halt viele, viele große Leute auch. Ja. Aber sie kriegt den Haken nicht. Sie kriegt ihn nicht. Warum? Das ist ja das, was du jetzt gerade kritisieren wolltest. Ja, dieses, genau. Sag doch bitte, was mache ich falsch? Was kann ich ändern, damit ich diesen Haken bekomme? Ja, genau. So. Oder einfach sagen, ey, Junge, das ist nicht unser Content. Bewirb dich bitte nicht weiter. Bums, Thema durch. Genau. Dann brauche ich das nicht alle 2 Wochen wieder. Ist egal. Ja. Bei mir weiß ich das. Ich habe so 50 bis 100 Zuschauer. Du hast, da ist es normal. Ich mache keinen Umsatz bei Twitch. Und dann wahrscheinlich, weil ich den Partnervertrag damals gekündigt habe, wahrscheinlich ist das auch ein Ausschluss. Kriterium. Kriterium, genau. Das wahrscheinlich, weil ich mal von selbst diesen Haken gekündigt habe. Aber bei dir verstehe ich es gar nicht. Bei mir sagen sie immer, ich schaffe es nicht, 75 Zuschauer kontinuierlich über diese Stunden zu halten. Ja. Und was steht bei dir drin? Ist immer dieselbe Mail. Also da steht, dass sie im Moment keine Partner suchen, weil 2 Millionen Streamer hier und da und bla und blub. Und das ist immer dieselbe Mail. Ist so eine Bot-generierte Mail. Ist auch gelogen, weil hier aus der Bubble hier von den RP-Spielern, dieser Abu Doku oder Goku oder wie er heißt, der ist ja zur Zeit der Gamescom ist der Partner geworden. Also ist diese Aussage, wir haben genug Partner, wir suchen gerade keiner, ist gelogen. Ja, natürlich ist das gelogen, ne? Und ich kenne ja auch 3 Leute mittlerweile, die immer so um die 100 Zuschauer haben und auch Partner geworden sind. Ja. Ne? Jetzt gerade, vor kurzem erst. So, ist ja, ich soll ja auch nicht böse klingen, ich gönne denen das auf jeden Fall so, ne? Aber das ist halt mit diesem Verifizierungshaken, so wie du eben schon sagst, bist du bei einigen mehr auf dem Schirm als sonst. Genau. Und das, was wenige ansprechen, aber ich sage das immer ganz offen, es ist halt so, ich weiß, irgendwer hat gesagt, das ist nicht mehr so. Ist es nicht so, dass wenn du als Partner, dass du mehr von einer Subscribe hast, von den Einnahmen? Ja, das war tatsächlich so, ne? Also, ist nicht mehr? Nee, also da war es dann halt eine Verhandlungssache, da konntest du dann sagen, so von wegen, wir einigen uns jetzt hier auf 80-20 oder so, meinetwegen, wie auch immer. Aber Twitch will jetzt praktisch alle gleich behandeln. Das heißt, auch dieser Verifizierungshaken, der wird irgendwann wahrscheinlich null und nichtig sein. Okay, das wäre nämlich mein Argument gewesen, weil wenn jemand mich supportet und der möchte mich ja supporten, weil er mich finanziell unterstützen möchte und nicht Twitch finanziell unterstützen möchte und wenn ich den Haken habe, geht mehr Geld an mich statt an Twitch, da habe ich dann zu meinen Leuten immer gesagt, das wäre mir dann halt wichtig, weil wenn ihr mich schon unterstützt, dann soll das meiste Geld zu mir kommen und nicht zu Twitch und deswegen wäre der Haken dann gut gewesen. Wenn sich das jetzt natürlich aufgewogen hat, dann ist es da für mich sowieso irrelevant, aber es geht ja halt darum, wenn du bei irgendjemandem in den Chat schreibst und hast den Haken hinter, weiß jeder, okay, das ist ein Partner. Ja. Aber gut, sind diese alltäglichen kleinen Probleme. Ja, ich denke mal, bei YouTube hätte es wahrscheinlich sofort geklappt bei mir. Aber gut, was soll's. Warte mal, wie ist denn das bei YouTube? Die haben mir jetzt hier diesen Musiker-Verifizierung gegeben. Ja. Also, dass ich hier so ein, also wenn du Musiker bist, die überprüfen, das war aber ich immer nicht beantragt, dann haben die mir hier so ein, keine Ahnung, bin da jetzt Musiker. Also Künstlerkanal. Nee, Künstlerkanal heißt das. Ah, Künstlerkanal, okay. Künstlerkanal. Du hast den normalen Partner, wenn du die entsprechenden Steps hast, dass du dann Werbung schalten kannst, um Einnahmen zu gehen, Monetarisierung freizuschalten. Mhm. Die brauchst ja, ich weiß nicht wie viel, keine Ahnung. Und bei mir haben sie jetzt vor 2 Monaten eine E-Mail geschrieben, dass sie jetzt meinen Kanal zum Künstlerkanal gemacht haben. Ich habe jetzt so eine Musiknote hinter meinem Namen, musst du mal drauf achten. Ja, weiß ich, habe ich gesehen, ja, ja. Hm. Ja, genau, genau. Ja, ach, das ist alles, ja gut, das ist... Ja, never ending ja, story, ne? So, aber ich dachte ja auch immer ganz zu Anfang, du brauchst diesen Haken, damit du wenigstens in so ein Management reinkommst, damit es mit den Placements läuft und so. Aber ich bin der lebende Beweis, dass das nicht so ist. Ja. Und also, ja, Placement kriegt man auch und da muss man halt gucken, abwiegen, mit was kann man sich anfreunden hin und her. Also, ja. Holy habe ich halt mit reingenommen, weil ich den Produkten stehe, schmeckt mir sehr gut. Und spare halt echt Geld, weil ich glaube, ich krieg aus einer so einer großen Dose, kriegst du glaube ich 50? Mhm. 50 Energies raus, ne? Ja, genau. Also 50 genau. Mal einen halben Liter. Ja, genau. Das sparst du deutlich. Das werde ich auch im nächsten Video nochmal sagen. Guck mal, wir sind in der Zeit, wo einfach echt alles krass teuer wird, ne? Und das ist zum Abschluss noch ganz kurz. Ja. Für die LKW-Fahrer. Ich befürchte, in der nächsten Zeit, dass viele LKW-Fahrer noch abspringen werden aus diesem Beruf. Aufgrund der Tatsache, dass sie zwar den Beruf lieben, aber am Ende, was sie an ausbezahlt bekommen vom Nettolohn und von den Lohnnebenkosten, die sie haben, bleibt nicht mehr viel übrig. Nee. Und sie dann irgendwann sagen müssen, ich muss in einen anderen Beruf gehen, weil ich kann mir das LKW-Fahren nicht mehr leisten in Form von, ich kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Und das finde ich alles. Wir haben ja als LKW-Fahrer tatsächlich auch laufende Kosten, die nicht unbedingt jede Firma trägt. Ja? Also ja. Wie zum Beispiel ärztliche Untersuchungen, die alle 5 Jahre, die 95, alle 5 Jahre, ADR-Schein, alle 5 Jahre und so weiter. Gut, ich habe da Glück, dass meine Firma das trägt, aber das ist halt nicht bei jeder Firma so, musste ich erschreckend feststellen. Und das ist krass. Okay, da würde ich gleich sagen, ich glaube, es hakt. Ja, genau. Ne? Also Ich hatte jetzt ein Beispiel, ich kann das immer sagen, ich werde nicht den genauen Inhalt sagen. Ich kriege ja viele Zuschriften von LKW-Fahrern, sei es bei Facebook oder bei Instagram, mhm. Die mich um Rat fragen. Genau, aufgrund Alter und Erfahrung, sage ich mal. Ja. Mach den Beruf ja nur noch 20 Jahre. Da hat er mir gesagt, hier, weil ich das mal gesagt habe, dass man ja ab den 1.8. Anrecht hat auf die neuen Arbeitsverträge. Mit der detaillierten Zeiterfassung, die der Arbeitgeber dann protokollieren muss, mhm. Stunden und bla bla, diesen ganzen Kram. Und er hat das seinen Arbeitgeber vorgeschlagen, das ist, der hat 2 LKWs, das ist ein kleiner Jungunternehmer, der hat jetzt noch einen Angestellten, das ist er, und der andere fährt selber, und der meinte, das wäre alles, er gibt ihm den neuen Arbeitsvertrag nicht, weil in seinem Brutto ist da alles enthalten und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in deinem Arbeitsvertrag muss doch eine wöchentliche Stundenzahl stehen. Ja. Also da steht doch drinne, wie viele Wochenstunden du beschäftigt bist für Summe X. Richtig. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, nee, habe ich nicht. Das kann nicht sein. Kann nicht sein. Guck doch mal nach. Das muss unter Arbeitszeit muss es stehen. Ja. Da sagt er, ich schick dir meinen Arbeitsvertrag, guck du bitte. Ich sag, schick. Er schickt mir den Arbeitsvertrag. Ich gucke mir den an. Rainer, also. Ich mache ihm keinen Vorwurf, aber da steht, ich kann es jetzt nicht, ich müsste es jetzt raussuchen, ich kann es jetzt nicht original wortlautmäßig wiedergeben, aber da steht drinne, die Arbeitszeit richtet sich nach ich sag's jetzt einfach mal umschrieben, wenn der Arbeitgeber viel zu tun hat, richtet sich auch deine Arbeitszeit danach. Oha. Also, da steht nicht drin, du aber hast so und so viele Stunden in der Woche, so und so viele Stunden im Monat und dafür kriegst du Summe X, sondern da steht einfach drin, wenn wir sehr viel arbeiten, musst du auch sehr viel arbeiten. Aber wie lange, das steht da nicht drin. Also es gibt kein, ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, dann greift aber das Arbeitszeitschutzgesetz. Das haben wir ja auch noch, egal was er da reinschreibt. Ja, ja. So. Aber ich sage, was ist denn mit Nachtschichtzulagen? Mhm. Da sagt er, ja, das wäre in dem Brutto auch alles drin enthalten. Oh, wow. Ich sage, das geht doch gar nicht. Nee. Du hast doch unterschiedliche Stunden. Da kann doch nicht pauschal reinschreiben, Summe X, brutto. Und alles ist Überstunden, Nachtschichtzulage und wie viele Stunden du arbeitest, weil er sagt, er arbeitet 60 Stunden in der Woche. Ja. Alles ist in diesem Brutto enthalten. Da habe ich zu ihm gesagt, Digga, also, da wird's. Das geht gar nicht. Wo gibt es denn sowas? Schlage ich meinem Chef mal vor, der findet das bestimmt gut. Ja, sicher. Und das Geile ist, dieser Vertrag ist so arbeitgeberlastig. Es steht unten drunter unter Arbeitszeit, nachdem das drin steht, dass er so viele Stunden arbeiten muss, wie die Auftragslage es verlangt. Mhm. Und unten drunter steht aber, dass der Arbeitnehmer sich dazu verpflichtet, in Kurzarbeit zu gehen, wenn der Arbeitgeber nicht mehr so viele Aufträge hat. Also es steht drin, du musst in Kurzarbeit gehen. Das steht drin, dazu verpflichtest du dich als Arbeitnehmer. Mhm. Aber du verpflichtest dich auch dazu, so viel zu arbeiten, wie er das will. Hammer. Also es ist ein komplett arbeitgeberlastiger Arbeitsvertrag. Also da will ich jetzt aber anfangen. Mein Gott. Das habe ich. Ich habe gesagt, ich sage, das kannst du vergessen. Ich sage, wir haben jetzt in der Zeit alle Macht der Welt. Ja. Wenn du ihm sagst, entweder wir ringeln das jetzt vernünftig und du zahlst deine, ich sage, allein wegen Nachtschichtzulage, ich sage, das geht so nicht. Das ist rechtlich gar nicht. Das ist, ich glaube, das ist angreifbar. Das geht, glaube ich, gesetzlich gar nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich bin kein Jurist. Aber. Gerade, und das ist ja das, was ich auch ganz oft in meinen Streams sage, wenn gerade so ein junger Bengel ankommt und sagt, ey, ich mache gerade BKF, bla bla bla. Und das sage ich auch jedes Mal, ey, passt auf, wo ihr anfangt. Gerade wenn ihr so unerfahren seid, werdet ihr gerne mal über den Tisch gezogen. Und genau das voll, ist so ein ja. Fall. Genau das ja, ist ja, so ein voll. Fall. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist, glaube ich, älteren Silvesters vom Namen her. Mhm. Aber derjenige, der da der Chef ist, ist unter 30. Mhm. Und dieser Arbeitsvertrag, der ist kein Standardvertrag, sondern man sieht es an den Textbausteinen, das ist, weiß ich nicht. Jetzt weißt du, warum der keinen Standardvertrag genommen hat. Ja, das geht gar nicht. Also selbst ein Standardvertrag ist ja besser als alles, also als das, was ich da gerade gehört habe. Ja, du kannst doch, das ist unfassbar. Du kannst doch nicht reinschreiben, in deinem Brutto ist alle Nachtschichtzulagen enthalten. Du arbeitest den einen Tag, keine Ahnung, 6-7 Stunden nachts, in dem anderen 4. Ja. Und was weiß ich was. Und das sind ganz andere Beträge. Das kannst du nicht pauschalisieren. Das geht doch gar nicht. Nee. Ich glaube, das geht rechtlich nicht. Ich bin kein Jurist. Vielleicht ist ja jemand da, der das mal sagen kann. Auf unserer Instagram-Seite haben wir, wie war der Instagram-Name nochmal direkt? Helden der Straße offiziell. Mit Unterstrich? Alles zusammengeschrieben. Alles zusammen. Helden der Straße offiziell. Das könnt ihr mal bei Instagram mal folgen. Drucki verwaltet da die Seite. Da wird, glaube ich, auch immer die Folge gepostet und darunter könnt ihr kommentieren und aber auch Themenvorschläge machen. Richtig, genau. Ja, das wäre, und auf jeden Fall bei Spotify bitte uns am bestmöglich 5 Sterne geben. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt. Und, alles andere wie gesagt, wird nicht akzeptiert. So. Nein, das ist unfassbar. Und wenn ihr auf der IAA seid, samstags laufen wir da auch rum. Ich weiß nicht, die Folge kommt jetzt wieder Sonntagabend, Montag früh raus, ne? Ja, denke ich mal, ne? Oder wir können sie auch gleich, mir egal. Das ist mir egal, wann kannst du auch so raushauen. Ist mir egal. Ist ja. Wir haben 2 Wochen ausfallen lassen. Ich hatte wirklich gerade schlechtes Gewissen, ne? Deswegen habe ich dir geschrieben, können wir das bitte Samstag machen, weil ich habe jetzt Sonntag wieder ein Vorstellungsgespräch in meiner Pension. Ja, nee, überhaupt kein Problem. Also gerade jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger bei mir, bin ich da ein bisschen flexibler und von daher ist es völlig egal. Ne? Also ich mache morgen noch einen Podcast für meinen eigenen Podcast-Kanal so und das passt perfekt. Also für mich war das wirklich perfekt mit heute 18 Uhr. Ja, perfekt. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal grob alle Themen. Rainer ist bei der Bild. Rainer war auf der Gamescom. Ja, und im Radio war ich auch kurz. Rainer war auch noch im Radio. Auch noch, ja, genau. So, wo war ich? Nee, bei mir, ich war nirgends. Ich freue mich auf jeden Fall auf die IAA und dass wir uns da mal persönlich kennenlernen. Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Das wird cool. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir für heute alles durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und schreibt gerne bitte in die Kommentare bei Instagram. Genau, richtig. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Vergnügen, einen angenehmen Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, ihr Lieben. Macht's gut und lasst euch bitte nicht ärgern und bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.